Okay, man hat es bereits vorausgesehen, erwartet und vielleicht sogar herbeigewünscht. Nein, ich rede nicht vom bundesweiten Throwback in Frühling, sondern wie bereits vom Geflüster angekündigt von der wöchentlichen Rückkehr von Ampere, deinem persönlichen Reiseführer durch die Welt der elektronischen Musik, hier bei SRF Virus. Während Paranoia und Hoffnungsschimmer Hand in Hand gehen und der Geduldsfaden erneut auf die Probe gestellt wird, sorgt dein Stromstoß wieder mal für Vibes, wo es sich dazu träumen lohnt. In der kommenden Stunde lassen wir Zukunftssorgen hinter uns und stürzen uns kopfüber in kosmisches Material, das sich irgendwo zwischen schweißtränktem Dancefloor und dem mentalen Wellnessbereich befindet. Zukunftsmusik fürs Wohnzimmer trifft auf Sounds für den Kontrollverlust beim Zwiebelschneiden. In der 54. Folge von Ampere gibt es einen Mixed Bag aus Elektronika, Lo-Fi House, Bass und Elektro. Natürlich immer mit einer gekonnten Gratwanderung zwischen Archiv und Release-Radar, sowie Heimat und überall. Wenn du einen Happy Place auf Knopfdruck suchst, findest du natürlich alle Tunes von der folgenden Stunde in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Bevor der Monolog aber ausartet, starten wir lieber mit der 54. Episode von Ampere. Bei mir und Benni, hier auf SRF Virus. Das sind gerade alles andere als Startschwierigkeiten gewesen, denn der Anfang von dieser Folge hat bereits in der Schwerelosigkeit stattgefunden. Der Track «Born Again Jazzman» von der bulgarischen Künstlerin Katharina spendet die dringend benötigte Wärme für den Ritt durchs Sinnvakuum. Rausgekommen im 19. über das französische Indie-Label Tiger Sushi, das seit der Jahrtausendwende unter anderem auch Boys Noise gepusht hat. Mit dem nächsten Tune geht es von einem Krisengebiet ins nächste. Über das Zürcher Imprint aus ist erst vor kurzem ein ziemlich freshes Projekt vom Holländer Lego-Welt namens Unconditional Contours rausgekommen, wo unter anderem im Swiss Museum and Center for Electronic Music entstanden ist. Das ist casually die grösste öffentliche Sammlung an Synthesizer der Welt und steht in Fribourg. Absolute Empfehlung für einen stromlastigen Nachmittag. «Chaton dans le ciel» von FISFA Synth Orchestra, yep, genau so lang, ist unser Lieblingstrack von der LP. Wir bleiben also für einen weiteren Track im Warm-up-Mode. Thank you. switchen mit dem nächsten Track wieder mal zum nordamerikanischen Halbkontinent, genauer gesagt ins kanadische Vancouver, noch genauer zum Label Mood Hut, wo vor ein paar Jahren Lo-Fi House wieder richtig cool gemacht hat. Darüber haben CC Wang und Neo Image die Kollabo für den Hangover gemacht. Der Track Just Off Wave glänzt mit smoothem Beat und eleganten Elektro-Einflüssen und bleibt trotz super reduziertem Beat groovy as fuck. Just off wave, just on wave, just off wave, just on wave, just off wave, just on wave, just off wave. Ask me if I'm paid. Just off wave, just on wave, just off wave, just on wave, just off wave, just on wave, just off wave. More like a parade. We're out here riding. I'm heavy and I'm paid. And I'm paid. If you try to find me, you know where I stay. You know where I stay. I'm pretty familiar. Out here everywhere I play. Where I play. Wasn't a party. Wasn't a party. More like a parade. We're out here riding. I'm heavy and I'm paid. And I'm paid. If you try to find me, you know where I stay. Where I stay. I'm pretty familiar. Out here everywhere I play. Schwingen wir wieder von dort nach hier, wie so oft in den letzten Wochen, ins Herz von der Limmatstadt. Im Christian Krupa seine letzte EP fokussiert sich auf Sonnenküstenhaus nach alter Schule. Was aber wirklich im Ohr geblieben ist, ist der Manuel Fischer Remix vom Track Blind to the Beauty, der einem luftigen Original gehöriges Tempo aufschraubt. We'll be right back. paar Wochen haben wir einen Track vom Label «Small Talk with Snakes» aus Winterthur gefeatured. Der ist dort vom portugiesischen Produzent Apart und so dope gesehen, dass ich straight im Katalog von dem Artist Bigo Digger. Dort drin hat es noch mehr Weltraum-Soundtracks gegeben, die ich euch jetzt besser nicht vorenthalte. «Coming In» ist «Soldat» vom Debütalbum «Porcelana». Kleiner Fun Fact: «Soldat» ist ein unübersetzbarer Ausdruck aus dem Portugiesischen, wo eine Art ein schmerzhaftes Heimweh oder eine Nostalgie nach besseren Tagen fasst. Der Track bringt aber ordentlich Optimismus und ist direkt aufs Herz gerichtet. Wir befinden uns im Wechselbad von überall und Heimat. Gemäss der Richtlinie ist jetzt also die Alpennation wieder under controls. Das mal aber nicht Zürich, sondern Erzrival Basel. Wiederkunft vom Produzent Avum, der mit dem Track seinen bereits dritten Eintrag in die Ampere-Playlist feiert. Das mal ist der Oberst- und Buchner-Remix vom Track Disco Days, der zum nötigen Italo-Disco-Treatment ansetzt. Ein stampfender Rhythmus schickt Staccato-Serotonin-Schöb ins Blut und macht uns ready für die Sommerfestivals 2023. Thank you. SRF Virus. Da mir Tunes mit Italo Flavor gefährlich noch am Herz liegen, schiebe ich ganz cheeky noch einen weiteren Banger à la Dolce Vita hinten nach. Das mal aber nicht von hier, sondern wer hat's gedacht, von dort. Genauer genommen vom bayerischen House-Spezialisten-Duo Roden Brown, die für gewöhnlich Deep House in gut machen. Auf Klischees and Romantic Attitudes von ihrer neuen EP Aku Aku catchen wir sie aber sonnenküsst und leichtfüßig im genannten Italo-Modus. Super nice Soundtrack für die Vorfreude auf die nächsten Sommerferien, nicht nur weil es auf Permanent Vacation rausgekommen ist. SRF Virus. Vom Sommertraum zum Mitternachtsmärchen und vom Newcomer zum Labelboss, während wir vorher mit dem Track Growing Apart von Kryptogramm den Master Switch weg vom Italo-Disco gemacht haben, geht es von der süssen Seite von Garage jetzt mit einem Track von Tom VR zu den etwas introspektiveren Klängen von diesem Genre. Während der letzte Tune von einem Debüt-Mixtape war, ist der nächste Banger Teil von einer bereits dritten EP. Der Labelhead von All My Thoughts wärmt auf Aikles während 8 Minuten jeden vorhandenen Permafrost vom Herz. Wir spielen den abkondensierten Edit, der etwas kürzer ist, dafür aber auch abseits vom Club funktioniert. In den letzten Wochen ist einiges an frischem Material rausgekommen, das ein bisschen zwischen Weltuntergang und Glücks-Slow-Motion umschwirrt. Darunter auch mein Favorite von dieser Episode, nämlich Not a Mist von Posey und Former, von ihrem Mini-LP Soundtracker, der vor ein paar Wochen auf Vision im Label von der DNB Olympia Noisy rausgekommen ist. Die beiden Holländer sind eine wahre Wundertüte. Neben hyperaggressivem Drum & Bass und mutierten Bassline-Bangers gibt es jetzt auch Zukunftsbeats, die ganz nah am Puls der Zeit sind. 90er-Nostalgie, supermodernes Sounddesign und ganz viele Emotionen erinnern stark an den Erfolg von Bicep. Die beiden nehmen sie aber doch ein bisschen undergroundiger und bleiben mit einem Bein in den dunklen Keller der britischen Metropole. Thank you. Zu einem Artist, der bis zum Rona-Ding kurz vor dem richtig grossen Durchbruch war. Der DJ Pleat ist der Sohn von einer Libanesin und einem Schweizer, ist in Melbourne aufgewachsen und erobert von dort aus mit hochgetakteten Clubtracks den Globus. Nicht nur auf dem Track «Going For It» erkundet er gerne Folklore aus der Heimat von seiner Familie, was er anschliessend mit einer ordentlichen Portion Bass vermischt. Super intensiver Schall aus der Grauzone, rausgekommen über das experimentierfreudige Label «Liberty Sound» aus Bristol. We'll be right back. garantiert der most fire Track von dieser Show ist Incoming und nach 5 Scheiben aus der International Bubble tut es gut, wieder einmal daheim zu sein. Wir steppen zum ersten Mal in dieser Folge über den Röstigraben und schwingen unsere bewegungsbereiten Booties nach Genf. Von dort kommen nämlich Schallwellen mit Gehörigausschlag auf der Richterskala. Der Hermet ist Teil von der Brainwaves Crew, die sich im Dunstkreis von der Usine befindet und hat vor kurzem mit dem Track My G ein ordentliches Dancefloor-Massaker über das schottische Label Reality Club rausgegeben. Dort drauf vermischt er harte Juke mit Elektro- und Breakbeats, ein Mischwesen, das alle Vögel in Schwingung versetzt. Over 90, brought an ounce of E and dope. Tiny brought me back, booty by, said he got chased, but he lied. Smoked his head, choked his head, broke his head, now he's gone. Took the 45, he brought me, bought myself a smaller tone. Had 200 from the ounce, plus the fire, watch the over. From the 10, I had it first, and can't help me, he's smoking. Thank you. Wir sind für einen weiteren Tune mit beiden Beinen auf dem Dancefloor geblieben und haben uns mit dem definitiven Soundtrack zum Exzess noch einmal zurück ins Wochenende befördert. Der Engländer Breaker geht sich auf dem Track «The Startup» keine Mühe, irgendwelchen coolen Kriterien zu genügen, sondern spielt sich mit unverschämtem Subbass und super simplem Vocal-Sample direkt in die Hüfte. Nach diesem Workout kannst du getrost aufhören, Kalorien zu zählen. Auf der Ehrenrunde machen wir jetzt auch noch Nägel mit Köpfen. Während Drum Bass eine Stunde lang angeteased worden ist, gibt es jetzt endlich den Real Deal. Und zwar mit feinstem Liquid Stuff namens Wait For You vom neuen Machine Drum Album, das erst vor ein paar Wochen über Ninja Tune rausgekommen ist. Dort drauf geht er ein dickes F auf Genrefesseln und driftet in so manche Ecken der Hirnrinde, die du selber schon vergessen hast. Immer mit der Hingabe zu schnellen Tempi und hyperaktiver Perkussion. We'll be right back. heutige Sendung war randvoll mit aktuellen Neuveröffentlichungen. Kurz bevor wir aber auf die Zielgerade einbiegen, wollen wir euch noch was ganz Besonderes aus der Westschweiz mitgeben, nämlich einen Pick vom neuesten Album vom Elektronika-Duo Hyper Opal namens Lightspeed auf Blizzard Audio Club. Das Album von der Combo lebt vom Zwischenspiel aus kindlicher Neugier und greifbaren Emotionen. Olymp, der Opener von der Scheibe, packt all das in einen meditativ verträumten Downtempo-Track, der der Herbst in der Schweiz gekonnt vertont. Das Album ist noch als Vinyl erhältlich, besser zugreifen, bevor es weg ist. Wir mit dem letzten Track bereits in Sinkflug übergegangen sind, setzen wir jetzt zu einer Punktlandung an. Das mal mit der Bern-Basel-Kombo zwischen Experimentalist Trillion Tape Man und dem Basler Label Swim. Frisch von seinem vor kurzem veröffentlichten Album Anti-Territorial Expansion Space kommt der Track Atmosphere Animals Aftermath. Zusammen mit der Berliner Rapperin Zoe Agro, die einen dunkeldüsteren One-Take auf einem roughen Beat aus Schleifpapier, Nebelmaschine und ganz viel Bass platziert. Das Album ist ebenfalls dope, gibt es aber nicht auf Vinyl, sondern nur auf Kassette. Auch dort Supportstufe 2000. Leider ist wieder mal time to say goodbye. Big ups sind bei der 54. Folge von Ampere dabei gewesen. Und ganz viel Liebe geht raus an die Follower-Gang von unserer Playlist auf Spotify. Dort findest du auch in dieser Woche alle Tracks, die im Podcast gespielt werden, zum selber hypen. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, natürlich bei Ampere, mit mir und Benny, hier auf SRF Virus. Hotter than coffee, burning your leg. Hot like you crave puzzle bed on your neck. Hot like a shit smell, blocking your alley is not. Hot like some people were rats expecting to be caught. Hot like like wavy energy transfer, radiation on the spot, sensory dancer, entropy sensor, hot like pulsing pigs in Slavic squad. People feeling ice cold. Let me conduct the heat till they are not. Thermal regulation, give it a shot. Hot like all of us going off thought. Hot like a sinus accelerating till it's microwave. Like pine condenser, your head bound to pop. Dust, stick, snow, soap dispenser.